Dialoge Seite 55. Solange die Völker in der Souveränität gleichsam den reinen Ausfluss des göttlichen Willens erblicken, unterwerfen sie sich ohne Murren dem Absolutismus. Aber von dem Tage an, wo ihre eigenen Rechte anerkannt und feierlich verkündet wurden, wo die liberalen Einrichtungen den gesellschaftlichen Bau zerstören konnten und die Politik, die nur dem Herrscher diente, von ihrer Höhe herabgestürzt war, ist die Herrschermacht gleichsam ein Bestandteil des öffentlichen Eigentums geworden.